Wind Nordostschadbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt fällt wie ein Schleier Staub der Regen, bis sie abhebt und sich schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde was uns groß und richtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe hier noch lange nach, seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwinden. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren. Nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Da ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke. Irgendjemand kocht Kaffee in der Luft auf sich Baracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen. Wolken spiegeln sich darin, ich wär gerne mitgeflogen. Über den Wolken sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nichtig und klein. Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, dass Hühner auf der Stange sitzen, Tauben auf dem Dach. Inzwischen in sein Hühnerstall, da tobt der Fuchs ganz munter und holt die Hühner nach und nach von ihrer Stange runter. Er hat sich verlaufen nach Schmallenberg. Das ist ganz schön weit für einen vollen Zwerg. Yeah. Sau. Alles vorbei, ein Herz kann man nicht reparieren. Niemand weiß, wie das geht. Es ist meistens zu spät. Ein Herz kann man nicht reparieren. Da hilft keine Kur, darin sind Tränen nur. Ein Herz kann man nicht reparieren. Alles bleibt leer und auch der Arzt hilft nicht mehr. Scheint mir auf den Popo. Ich bin total relaxed und genieße ihre Show. Ich lutsche meine Mess und fange an zu träumen. Seh dabei zu, wie sie ihre geilen Bodies bräunen. Oh baby, baby, wenn du wüsstest, what I think. Mir wird so heiß, ich brauch jetzt erstmal einen Drink. Ich geh zu Baum, schimm in den Banana-Flip. Und in Gedanken machst du für mich einen Strip. Auf einmal steht er da und sagt, ich weiß, was du brauchst. Hey baby, ich hab gesehen, wie du zu mir rüber schaust. Du machst mich an, deshalb kriegst du jetzt einen Kuss. Komm, zieh dich nicht, du weißt, dass das jetzt sein muss. Hey, das ist ja wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Hey, hey, hey, das ist ja wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Yeah, yeah. Hey, das ist ja wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Hey, hey, hey, das ist ja wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Das hat er wohl gecheckt, auf einmal wird er ganz korrekt. Er ist ja doch ganz nett und fragt mich, wie ich's gern hätte. Ich frage ihn, was meinst denn du? Meinst du das, was ich denk? Oder denkst du nur, du denkst, dass du weißt, was ich meine? Ich denk, du weißt schon, was ich will. Er sagt jetzt, sei mal still, das war doch nur ein Spiel. So wie du mich anschaust, haben wir ja wohl das gleiche Ziel. Ich denk, wir sollten den Strand so langsam mal verlassen. Ich würde dir was sagen, da wirst du ablassen. Wir fahren mit 180 Sachen in die Stadt. Da bin ich ja mal gespannt, was er zu bieten hat. Wir landen im Bett und dann geht alles super fix. Und das war dein Satz mit X, das war wohl nix. Hey, das ist ja wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Hey, hey, hey, das ist ja wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Yes. Hey, das ist ja wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Tickst ja wohl nicht richtig, jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Oh no, no, no, no, no. Negative vibrations. Oh no, no, no, no, no. Negative, negative. Yes, yes. Oh no, no, no, no, no. Negative vibrations. Oh no, no, no, no, no. Negative, negative. Das hat er wohl gecheckt, auf einmal wird er ganz korrekt. Der ist ja doch ganz nett und fragt mich, wie ich's gern hätte. Ich frage ihn, was meinst denn du? Meinst du das, was ich denk? Oder denkst du nur, du denkst, dass du weißt, was ich meine? Ich denk, du weißt schon, was ich will. Hey, bist du wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja auch ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Hey, hey, hey, bist du wichtig. wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Yeah, yeah, yeah. Hey, Mr. Wichtig, du machst da was nicht richtig. Das war ja ein bisschen schnell, das war ja wohl nicht so originell. Hey, hey, hey, Mr. Wichtig, du tickst ja wohl nicht richtig. Jetzt machst du hier die Show, ja, und dann schrumpft dein Niveau. Oh, no, no, no, no, no. Negative vibrations. Oh, no, no, no, no, no. Negative, negative. Yeah, yeah. Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Hoffen Sie nicht auf den Walzerklang oder auf Herzen aus Gold. Man hat sich davon schon Gott sei Dank einigermaßen erholt. Untertags ist sie schön fotogen, wie man weiß. In der Nacht wird sie heiß und verschlingt jedes Eis. Gut, sie war in Übersee, in New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie kennen Tel Aviv besonders intensiv. Sie träumen von Paris, von Moskau träumt man ohne dies. Doch haben sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Achten sie nicht auf das Riesenrad, so etwas lenkt sie nur ab. Wie es sich oft schon bewiesen hat, wird ihre Zeit viel zu knapp. Diese Stadt ist ein Schrei, sie ist high und modern. Alle lieben den Duft, alle haben sie gern. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie lieben Mexiko, Peru und tagelang kein Auge zu. Doch haben sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche noch immer beliebt. Fragen sie nicht nach dem Stephansdom, wann und warum er gebaut. Suchen sie nicht nach dem Donaustrom, den hat man sicher verstaut. Diese Stadt wird nicht satt, sie verlangt einfach mehr. Alle zieht es dahin, alle mögen sie sehr. Gut, sie waren in Übersee, in New York und L.A. In Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie fuhren durch die Welt, sogar nach Fürstenfeld. Sie haben Bern bereist, was aber noch gar nichts heißt. Denn haben sie Wien schon bei Nacht. Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Schreit wie Gold auf die Altäre. Ich Durchs Leben.